Mittwoch, 18.45 Uhr. Contact in London. Mandy! Oh! Mandy, bist du da? Moment, Alex. Ich drück nämlich nur eben ab und zieh mir was über. Wozu denn, Kleines? Lass die Klamotten ruhig aus. Aber Alex, so unaufgefordert reinzukommen, gehört sich doch nicht. Ich dachte, du magst Dinge, die sich nicht gehören. Vielleicht solltest du mit ins Schlafzimmer kommen und das rausfinden, Darling. Mandy Nichols schlug verführerisch die Augen auf, ging an ihrem Besucher vorbei in den benachbarten Raum und legte sich nackt und tropfnass auf das mit rotem Samt überzogene Bett. Das blondhaarige, wohlgeformte Callgirl wusste, was ihrem Boss gefiel. Es war wichtig, dass sie ihn bei Laune hielt, lebenswichtig sogar. Denn der Mann, der soeben die Schlafzimmertür mit einem selbstgefälligen Lächeln hinter sich schloss, war niemand anderes als Alex Terrace, einer der gefürchtetsten und einflussreichsten Gangsterbosse der Londoner Unterwelt. Terrace kontrollierte die meisten Spielhöllen und Bordelle der Millionenstadt. Fast alle Prostituierten führten an ihn ab. Einige von ihnen trugen sogar die Initialen als Tätowierung, A.T., eine Art Brandzeichen, auf das viele der Callgirls stolz waren. Das Tattoo bedeutete Schutz, denn wer das Eigentum von Alex Terrace schlecht behandelte, fand sich schnell als Wasserleiche in der Themse wieder. Auch Mandy trug das Zeichen. Kurz über ihrem rechten Schenkel hatte sie es sich in die Haut stechen lassen. Doch Mandy war nicht wie die anderen Mädchen. Sie war Terrace Geliebte und genoss damit ganz besondere Privilegien. Zum einen wurde sie mit Schmuck und teurer Kleidung überhäuft, zum anderen durfte sie in der luxuriösen Wohnung direkt neben dem Büro des Gangsterbosses wohnen. Dass er manchmal so reinplatzte wie jetzt, nahm Mandy billigend in Kauf. Lasziv präsentierte die 20-Jährige ihren vor Feuchtigkeit glänzenden Körper dem Gangsterboss. Komm her, Liebling. Willst du mich nicht berühren? Ja, Baby. Schade, dass es das letzte Mal sein wird, dass wir zusammen sind. Wie meinst du das? Genau so, wie ich es gesagt habe. Unartige Mädchen kann ich hier nicht gebrauchen. Lass den Scheiß, Alex. Das ist kein Scheiß. Du willst mich wegschicken. Aber warum denn? Sagen wir, ich mag es nicht, wenn man versucht, mich zu hintergehen. Aber ich hab nicht versucht. Ich weiß alles über dich. Wohin du gehst, wann du zu Mittag isst oder mit wem du telefonierst. Mit wem soll ich denn telefoniert haben? Heute Morgen um 7:45 Uhr. Ein Anruf aus der Earl Street. Na, fällt es dir wieder ein? Alex. Eine Wohnung, die auf Cass Garrett zugelassen ist. Das ist ein Missverständnis. Du hast mit meinem Erzfeind gesprochen. Nein, nein, er hat mich angerufen du und... Du hast mit diesem widerlichen Wurm geredet. Er wollte, dass ich für ihn arbeite. Und? Was hast du ausgeplaudert? Nichts. Ich schwör's dir, er wollte mich anheuern, aber ich hab ihn abgewimmelt. Und warum hast du mir nichts davon gesagt? Ich hatte Angst, du würdest mir nicht glauben. Wenn du lügst, dann... Ich lüge nicht, ehrlich. Ich weiß, wo deine Mutter und dein kleiner Bruder wohnen. Bitte, Alex. Ich hab dir die Wahrheit gesagt, so glaub mir doch. Chef? Ach, ausgerechnet jetzt. Was ist, Bo? Da ist jemand für dich. Ich hab doch gesagt, keinen Besuch. Er sagt, es sei wichtig. Verdammt. Ist gut, Kleines, hör zu. Ich regle die Angelegenheit und so lange fährst du nach Frankreich, okay? Frankreich? Nur bis ich den Drecksker Garrett erledigt habe. Ich wollte nicht so grob zu dir sein, aber ich musste wissen, ob du die Wahrheit sagst. Du glaubst mir? Ja. Dass sich der Hund jetzt auch schon an mein Personal ranmacht, geht zu weit. In Frankreich bist du sicher. Zieh dich an und pack deine Sachen. Laszlo fährt dich morgen zum Flughafen. Chef! Ja, doch, ich komme! Wir unterhalten uns später weiter. Ist gut. Mann, Bo. Ich hoffe, der Besuch ist wichtig. Jedenfalls behauptet er das von sich selbst. Wer ist der Typ? Ein komischer Kerl. Er sagt, er könne dich zur Nummer 1 von London machen. Ach du Scheiße, ein Spinner. Name? Er nennt sich Mr. Janus. Sieht ein bisschen warm aus. Irgendwie seltsam. Sitzt er im Warteraum? Mhm. Wir haben ihn gecheckt. Er ist sauber. Okay, Bo. Lass uns reingehen. Ja, Chef. Ach, und bevor ich's vergesse... Wenn du Laszlo nachher siehst, sag ihm, er soll sich um Mandy kümmern. Soll er sie beseitigen? Nein, er soll ihr ein Haus kaufen. Natürlich soll er sie beseitigen. Ich werde es ihm sagen. Sind Sie Mr. Janus? Der bin ich. Also gut, was wollen Sie? Soweit ich weiß, versuchen Sie seit kurzem auf dem Rauschgiftmarkt Fuß zu fassen. Wer zum Teufel sind Sie? Ein Bulle? Nein. Ich bin hier, um Ihnen ein Angebot zu machen. Was soll das hier werden? Ein verdammtes Quiz? Sie haben ein Problem, Mr. Terrace. Das Problem heißt Cass Garrett. Ich bin hier, um Sie von diesem Problem zu befreien. Sind Sie irre, Mann? Cass Garrett hat die Drogenszene fest im Griff. Wenn Sie versuchen, ihm ein Stück vom Kuchen wegzuschnappen, kommt es zum Bandenkrieg, der vielen Ihrer Leute das Leben kosten wird. Mit meiner Hilfe wird es nicht so weit kommen. Ich kann Garrett ausschalten und dafür sorgen, dass Sie sein Terrain übernehmen. Wer sind Sie? Superman? Nein. Ich bin das, was Sie einen Dämon nennen würden. Ich habe keine Zeit für den Scheiß, Bo. Wirf den Idioten raus. Geht klar, Chef. Wen soll ich für Sie töten? Was? Was haben Sie da gesagt? Gibt es jemanden, den ich für Sie töten soll? Ich mache es. Hier und jetzt, wenn Sie wollen. Wollen Sie mich verarschen? Mr. Terrace, da Sie nicht gewillt sind, meinen Worten Glauben zu schenken, möchte ich Ihnen eine kleine Demonstration meiner Macht vorführen. Bitte, es kostet Sie nur 2 Minuten. Danach können Sie mich noch immer wegschicken. Danach jage ich Ihnen eine Kugel durch Ihr Lockenköpfchen. Das steht Ihnen frei. Ich werde mich nicht wehren. So überzeugt sind Sie von sich. Bringen Sie mir jemand, der Ihnen lästig ist. Danach werden Sie keine Zweifel mehr an mir haben. Also gut, Mr. Jonas. Janus. Mein Name ist Janus. Von mir aus, Mr. Janus. Sie kriegen Ihre Chance. Bo, hol Mandy. Okay, Chef. Und Sie wollen Garrett erledigen? Ja, es wird leicht sein. Und was erwarten Sie als Gegenleistung? Nur die Ruhe. Gleich werden Sie begreifen. Alex? Mandy, Baby. Dieser Herr hier möchte mir etwas zeigen und du sollst ihm assistieren. Was soll ich denn machen? Setzen Sie sich einfach her zu mir. Mach nur, Baby, es wird bestimmt lustig. So, und jetzt? Schauen Sie einfach in mein Gesicht. So? Ja, so ist es gut. Sehen Sie mich an. Schauen Sie genau her. Janus hob beide Arme, legte die Daumen unter sein Kinn und die restlichen Finger gegen die Wangen. Einen Moment lang verharrte er, so als würde er sich auf etwas stark konzentrieren. Dann geschah es. Mit einem Ruck drehte Janus seinen Kopf um 90 Grad nach links. Mandy schreckte zurück und auch Terrace und sein Leibwächter Boo hielten den Atem an, als Janus seinen Kopf langsam immer weiter drehte. Und dann trat dort, wo sich der Hinterkopf des Mannes befand, ein zweites Gesicht hervor. Es war eine grauenvolle Fratze, bleifarben und leblos wie Stein, mit einem goldrot leuchtenden Zyklopenauge auf der Stirn. Anstelle von Haaren tummelten sich Schlangen auf dem Kopf des Dämons. Das Auge fixierte Mandy, starrte sie unheilvoll an. Plötzlich zuckte sie zusammen. Ein Schmerz durchfuhr ihr Innerstes und breitete sich so aus, als hätte das Auge ihre Organe in Brand gesetzt. Der Schmerz wurde unerträglich. Sie wollte den Mund aufreißen und schreien, doch das schaffte sie nicht. Wo sich noch vor wenigen Sekunden 2 sinnliche Lippen befunden hatten, überzog jetzt eine zusammenhängende Hautmasse das Gesicht. Es war, als wären Mund und Nase auf eine groteske Art und Weise weggeschmolzen. Mandy konnte weder ein- noch ausatmen, schlug in Panik wild um sich, versuchte vergebens, ihre nach Sauerstoff schreienden Lungen mit Luft zu füllen. Dann setzte ihr Herz aus. Sie erstarrte mitten in der Bewegung und kippte mit verdrehten Augen vom Sofa. Sie war tot. Der Anblick des Janus-Kopfes hatte sie umgebracht. Gelassen drehte der unheimliche Besucher sein Haupt wieder in die normale Richtung. Lächelnd blickte das menschliche Antlitz des Januskopfes in die bleich gewordenen Gesichter von Terrace und Bo, die fassungslos auf die verkrümmt am Boden liegende Tote starrten. Ihr Gesicht? Was haben Sie mit Ihrem Gesicht gemacht? Wo ist Ihr Gesicht? Sie sind zu schreckhaft, Mr. Terrace. Das ist unnötig. Sie brauchen keine Angst vor mir zu haben, denn ich biete Ihnen meine Hilfe an. Ich habe vor niemandem Angst. Das ist gut. Wenn Sie mit meiner Mitarbeit einverstanden sind, stehen Ihnen die Mächte der Hölle zur Verfügung. Garrett wird dann Ihr geringstes Problem sein. Sie tun gerade so, als hätte ich eine Wahl. Oh, die haben Sie. Wenn Sie wollen, verschwinde ich wieder. Damit Sie zu Garrett laufen. Das bliebe abzuwarten. Schön. Sie schaffen mir meinen Erzfeind vom Hals. Und was soll ich dafür tun? Sie sollen meinen Erzfeind töten. Hey, und wer soll das sein? Ein Werwolf? Ein Oberinspektor. Ein Bulle? Das verstehe ich nicht. Wenn Sie so mächtig sind, warum machen Sie es nicht selbst? Dieser Mann ist etwas Besonderes. Er kämpft gegen Geister und Dämonen, und zwar schon seit Jahren. Unzählige Male haben wir versucht, ihn zu vernichten, aber er hat sich auf uns eingestellt und konnte immer wieder zurückschlagen. In den letzten Wochen hat er dem Fürsten der Finsternis einige schwere Niederlagen zugefügt. Jetzt ist es an der Zeit, alternative Wege einzuschlagen. Dieser Mann ist vielleicht gegen unsere Attacken gefeit, aber bei menschlichen Gegnern ist er unterlegen. Ach ja? Und was macht Sie da so sicher? Mitleid, Selbstlosigkeit, Respekt vor dem Leben, das sind seine Schwachstellen. Er würde niemals einen Menschen so kaltblütig erschießen wie einen Dämon. Ich frage Sie jetzt, sind Sie bereit, auf meine Bedingungen einzugehen? Wie viel Zeit bleibt mir? 3 Tage. Das ist verdammt wenig. So schnell kommen wir nicht an ihn ran. Doch, wir haben ihm bereits eine Falle gestellt. Heute Nacht. Auf einem Friedhof. Dort können Ihre Männer ihn erwischen. Also gut. Wir machen ihn alle. Wie heißt der Knabe? Sein Name ist John Sinclair. Das Jahrtausend war noch jung. Die Menschheit hatte der Natur viele Geheimnisse entrissen. Wissenschaft und Technik verdrängten den Glauben an das Übernatürliche. Doch das Böse existierte und es war schlau. Aus dem Dunkeln griff es an und holte sich seine Opfer. Geister, Dämonen, die Ausgeburten der Hölle, sie alle warteten auf den Tag, an dem Satan die Herrschaft auf Erden übernehmen und die Menschheit in Unheil und Chaos stürzen würde. Doch einer war ausersehen, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Dämonen nannten ihn den Sohn des Lichts. Seine Freunde nannten ihn den Geisterjäger. Sein Name war John Sinclair. Mittwoch, 20.05 Uhr, Lonsdale Friedhof, London. Sehen Sie den Rauch über dem Krematorium aufsteigen, Mr. Sinclair? Ja. Da wird wieder einer verbrannt. Man sagt, wenn der Rauch so fettig und dunkel ist, war es ein schlechter Mensch. Wie schmeichelhaft. Ach, was man als Friedhofsgärtner alles so zu hören bekommt. Wussten Sie eigentlich, dass die Scheintoten in ihren Särgen anfangen, ihre Kleidung aufzufressen? Ich war noch nie scheintot. Na, Sie haben ja einen sonnigen Humor. Den werden Sie auch brauchen, wenn Sie die Nacht hier auf dem Friedhof verbringen wollen. Ach ja? Warum? Na, wenn ich mir vorstelle, die ganze Nacht zwischen lauter Toten auf einen Leichendieb zu warten. Da kann einem schon ganz komisch werden. Wo genau lagen die Leichen, bevor sie verschwanden? Direkt hier in der Aufbewahrungshalle. Die Toten wurden schon am Abend vorher aufgebahrt und am nächsten Morgen waren sie weg. Futsch! Keine Leiche, kein Begräbnis. Mann, ich kann Ihnen sagen, da war die Heulerei gleich doppelt so groß. Und das ist nun schon 3-mal passiert? Ja, und jedes Mal waren alle Türen und Fenster abgeschlossen. Entweder gibt es einen Geheimgang oder ein Geist war hier. Oder jemand hat einen Schlüssel. Unmöglich, es gibt nur 2. Einen habe ich, den anderen der Pfarrer. Und der klaut keine Toten. Wohl kaum. So, Mr. Sinclair, da wären wir. Hier haben Sie meinen Schlüssel. Schließen Sie bitte wieder ab, wenn Sie die Halle verlassen. Den Schlüssel werfen Sie dann einfach in den Briefkasten. Das werde ich. Gut, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Hoffentlich schnappen Sie den Dieb. Danke. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich war allein in der Leichenhalle. Allein mit 4 Särgen, die gleichmäßig verteilt auf Rolltischen standen. Noch drang das blutrote Licht der Abenddämmerung durch die Glaskuppel. Doch schon bald würde es dunkel werden. Ich schloss die Eingangstür ab, durchquerte die mit gelbbraunen Kacheln gefließte Halle und öffnete eine schmale Tür, die zur Abstellkammer führte. Hier wollte ich dem Leichendieb auflauern. Der Gärtner hatte extra für mich einen kleinen Holzstuhl in den winzigen Raum gestellt. Ich setzte mich, ließ die Tür einen Spalt breit offen und holte mein Funkgerät aus der Jackentasche. Zuko, hörst du mich? Ja, John. Ich bin in Position. Verstanden. Ich bin am Ostausgang. Sobald das Haupttor geschlossen ist, drehe ich meine Runden. Gut, um 10 melde ich mich wieder. Okay, Ende und aus. Ich steckte das Funkgerät wieder ein und versuchte, eine bequeme Haltung auf dem harten Möbel zu finden. Dann begann das zermürbende Warten. Die Nacht brach über den Friedhof herein und der bleiche Mond beleuchtete die Halle nur spärlich. Aber meine Augen hatten sich schnell an die Lichtverhältnisse gewöhnt. Deutlich sah ich die Konturen der Särge. Es blieb alles ruhig. Um 22 Uhr meldete ich mich wieder bei meinem chinesischen Freund, aber es gab nichts zu berichten. Langsam bekam ich Zweifel, ob überhaupt etwas geschehen würde. Ich begann schon im Kopf, meinen Bericht vorzuformulieren, als es passierte. Augenblicklich war ich wieder voll da. Das Geräusch wurde von den kahlen Wänden der Halle reflektiert und schien aus allen Richtungen zu kommen. Mein Blick wanderte über die Särge. Ich konnte nichts erkennen. Da war es wieder. Und diesmal erkannte ich auch die Quelle des Geräuschs. Es war die große Eingangstür, die Stück für Stück nach innen gedrückt wurde. Ein Schatten huschte hinein und schlich gebückt zum ersten Sarg. Offensichtlich war sich der Eindringling seiner Sache sehr sicher, denn er schaute sich in der Halle nicht einmal um und drehte mir den Rücken zu. Der Überraschungsmoment war auf meiner Seite und es war an der Zeit, ihn zu nutzen. Hände hoch, Freundchen! Schön ruhig und keine Bewegung! Ich will nur das Licht einschalten. Sind Sie wahnsinnig, mich mit einer Pistole zu bedrohen? Sie? Was machen Sie denn hier? Ich wollte nur sehen, ob mit den Leichen alles in Ordnung ist. Sie wollen mich auf den Arm nehmen? Nein, ich gucke immer. Ich meine, das ist so eine... Also entweder Sie müssen mal dringend zum Arzt oder Sie sind selten dämlich. Umdrehen. Sie wollen mich doch nicht verhaften, oder? Ist schon geschehen. Ich habe doch nichts gemacht. Sie haben einen dritten Schlüssel, erklären Sie das. Ach so, das, ja. Wieso? Sagte ich zwei Schlüssel oder... Hände auf den Rücken. Sie können sich Ihre Geschichte ja noch auf dem Weg zum Yard überlegen. Und jetzt ab mit Ihnen. Eine dumme Bewegung, Arschloch, und dein Gehirn landet an der Wand. Diesmal war ich es, der sich zu früh auf der Gewinnerseite gesehen hatte. Durch mein Gespräch mit dem Gärtner hatte ich völlig vergessen, dass die Eingangspforte hinter mir immer noch offen stand. Als ich den harten Lauf einer 44er Magnum an meinem Hinterkopf spürte, wusste ich, dass ich wie ein blutiger Anfänger in eine Falle getappt war. Los, her mit der Waffe. Wenn das nicht Bo Ranson ist, der schönste Killer der Londoner Unterwelt. Oh, du kennst mich. Wie witzig, denn dich kennt bald kein Schwein mehr. Sie würden niemals einen Polizisten töten, nicht mal für ihren Boss Terrace. Du redest, wenn ich es dir gestatte, klar? Klar. Du kennst doch die Schöne und das Biest. Ich bin beides. Ach was, Sie sind also halb Monster und halb Frau. Deine Sprüche werden dir noch vergehen. Los, raus mit dir. Und schön langsam vor mir herlaufen. Darf ich dann wieder gehen? Du kommst mit und hilfst. Das war aber nicht abgemacht. Unsere Abmachung wurde soeben geändert. Da vorne rechts, Sinclair. Mir stockte der Atem. Und eine schreckliche Ahnung stieg in mir auf. Der Weg, den Bo Ranson mir diktierte, führte direkt zum benachbarten Krematorium. Der Killer wollte mich verbrennen. Das Gebäude mit dem überdimensionalen Schornstein wirkte düster und bedrohlich. Wir brauchten keine 3 Minuten, um die Holztür zu erreichen. Der Gärtner schloss auf und wir betraten die karg ausgestattete Verbrennungskammer, die außer einem Schaltpult und einigen Sitzbänken nur noch einen von dicken Steinplatten umrahmten Rost beherbergte, der die Särge zur Einäscherung einen Schacht herab beförderte. Bo Ranson lächelte gefährlich. Na, Sinclair, ahnst du schon was? Sie wollen ihn doch nicht... Und ob ich das will? Also das mache ich nicht mit. Mit Polizistenmord will ich nichts zu tun haben. Aber mit unserem Geld wollen Sie was zu tun haben, oder? Hören Sie, wir hatten 300 Pfund vereinbart, um den komischen Oberinspektor zu fangen, aber nicht, um ihn bei lebendigem Leibe zu verbrennen. Jetzt hör mal gut zu, du Gartenkralle. Wenn du jetzt nicht kuschst, werde ich deiner Tochter einen Besuch abstatten. Meiner Tochter? Ja, deiner Tochter. Was glaubst du eigentlich, mit wem du dich hier eingelassen hast? Sehe ich etwa aus wie ein verdammter Amateur? Durch das Streitgespräch war Ranson abgelenkt. Er blickte zwar fortwährend zu mir herüber, bemerkte aber nicht, wie meine Hand in meine Jackentasche glitt. Ich konnte nur hoffen, dass der kleine Knopf, den ich gerade drückte, das Funkgerät auf Senden und nicht auf Empfang stellte. Jetzt galt es, Zeit zu gewinnen. Also los, Alter! Setz das Ding in Bewegung! Es tut mir leid. Mr. Sinclair. Das hätten Sie sich überlegen können, bevor Sie mit diesen Verbrechern ins Geschäft kamen. Hey, du bist ja richtig sauer, Bulle. Es macht mich eben wütend, wenn im Grunde anständige Menschen durch Abschaum wie Sie verführt werden. Jetzt haben Sie mich aber getroffen. Haben Sie wenigstens den Mut, mir zu sagen, warum Terrace mich erledigen will? Ja, ich habe den Mut, aber leider keine Lust. Feigling. Sie denken wahrscheinlich, ich sei ein schlechter Mensch. Nein, ein Mensch kann denken. Sie aber sind ein scharf gemachter Kampfhund, ohne Verstand und ohne Gnade. Du irrst dich, Sinclair. Ich bin sehr gnädig. Und zum Beweis werde ich dir das Schlimmste ersparen. Los, umdrehen. Was haben Sie vor? Wollen Sie mich erschießen? Fast. Ich will einfach nicht, dass du Ärger machst. Der Waffenlauf der Magnum traf mich hart hinter dem Ohr. Ein irrsinniger Schmerz explodierte in meinem Kopf und riss mich beinahe in die Schwärze einer Bewusstlosigkeit. Ich brach zusammen. Sterne explodierten vor meinen Augen. Dann spürte ich, wie mein Körper bäuchlings über die Kacheln auf den Ross gezogen wurde. Alles schien wie in Zeitlupe zu geschehen. Immer noch nicht Herr meiner Sinne, schaute ich apathisch durch die Gitterstäbe in eine dunkle, schreckliche Tiefe. Und dann zündete circa 4 Meter unter mir die Gasflamme. Wärme stieg auf und schlug mir ins Gesicht. Blitzartig wurde mir klar, dass außer Asche und vielleicht einigen Knochen nicht viel von mir übrig bleiben würde, wenn ich nicht endlich wieder zu mir kam. Dann setzte sich der Rost mit einem Ruck in Bewegung und transportierte mich langsam, aber unaufhaltsam in die Tiefe. Todesangst stieg in mir auf und mobilisierte alle meine Kraftreserven. Ich versuchte, mich hochzustemmen, doch mir fehlte die Energie. Mühsam wälzte ich mich auf die Seite, streckte meinen Arm aus und bekam noch den Rand des Schachtes zu fassen. Ich umklammerte die scharfe Steinkante, stemmte mich mit einem gewaltigen Ruck hoch und warf meinen Oberkörper mit letzter Kraft auf die Steinumrandung. Ich glaube das einfach nicht. Er lebt ja immer noch. Moment mal, was haben Sie vor? Ja, was wohl? Erschießen. Aber er ist doch wehrlos. Umso besser, dann bewegt er sich nicht. Gute Nacht, Sinclair. Lassen Sie die Waffe fallen! Die Kugel verfehlte Zuko nur um Haaresbreite. Bo legte ein zweites Mal an, doch diesmal war mein chinesischer Freund schneller. Ja! Oh, du Schwein! Du hast meine Schulter getroffen. Ganz ruhig, ja. Hände auf den Rücken. Ja. Meine Schulter! Jetzt jammer hier nicht so rum, ich hätte noch ganz woanders hinzielen können. Ach ja? Komm her, Chinese, komm! Und ich stech dich ab! Jetzt reicht's mir aber! Bo war von der blitzschnellen Attacke Zukos völlig überrascht. Er taumelte benommen rückwärts, genau auf den Schacht zu. Noch ehe der Killer erkannte, worauf er sich zubewegte, war sein rechter Fuß ins Leere getreten. Bo Ranson war tot. Das Schicksal, das der schöne Killer mir zugedacht hatte, war ihm selbst widerfahren. Nass geschwitzt und immer noch zittrig quälte ich mich auf die Füße. Zuko eilte mir zu Hilfe. Das war wieder mal knapp. Ich habe alles über Funk mitgehört, aber in der Leichenkammer wart ihr nicht. Und ich hatte keine Ahnung, wo ich dich finden konnte, bis ich Licht hier im Krematorium sah. Mann, das war der reine Albtraum. Ja, für mich auch. Wer war der Kerl? Sein Name ist, war Bo Ranson. Er arbeitete für einen gewissen Alex Terrace. Der Hurenkönig? Genau der. Aber was könnte Terrace von dir wollen? Gute Frage. Ich hatte noch nie vorher mit ihm zu tun. Ich habe da ein ganz schlechtes Gefühl, John. Ja, mir geht's genauso. Wir nahmen den Gärtner mit zum Yard. Noch am selben Abend wurde er verhört. Aber es kam nicht viel dabei heraus. Immer wieder beteuerte er, dass er nicht für Terrace arbeitete. Ranson sei nur wenige Stunden vor mir bei ihm aufgetaucht. Niemals hätte er geahnt, dass es bei der Sache um Mord ging. Es war zwecklos. Der Mann wusste wirklich nicht viel. Beunruhigt ging ich nach dem Verhör in mein Büro und plante mit Zuko die nächsten Schritte. Man hatte versucht, mich zu töten. Der Hauptverdächtige hieß Alex Terrace, aber ohne Beweise konnte ich ihm nichts anhaben. Also mobilisierte ich einen Überwachungstrupp, der unauffällig einen Kreis um Terrace Haus zog. Wenn der Gangsterboss wieder zuschlagen würde, wollte ich zumindest nicht unvorbereitet dastehen. Donnerstag, 22.45 Uhr, bei den Docks nahe des Chelsea Creek, London. Hank Destry steuerte sein kleines Boot durch den Nebel, der sich nach Einbruch der Dunkelheit über das ruhige Wasser der Themse gelegt hatte. Der junge Mann schaute sich verstohlen um. Seine Augen suchten permanent nach Anzeichen eines Polizeikreuzers. Er hatte allen Grund, nervös zu sein, denn sein Vorhaben war alles andere als legal. Hank Destry dealte mit Drogen. Kein übermäßig hartes Zeug, aber sein kleines Versteck nahe der Docks beherbergte genug Marihuana, um ihn in ernste Schwierigkeiten zu bringen. Es waren nur noch wenige Yards bis zur bewussten Stelle. Von jetzt ab wollte er jedes unnötige Geräusch vermeiden. Er stellte den Motor ab und griff nach einem Paddel. Ein toter Arm des Flusses tat sich neben ihm auf. Er endete zwischen Fabrikhallen und leerstehenden Baracken. Geschickt bewegte Hank das Boot zu einer großen Kaimauer. Dann tastete er die Wand nach einem kleinen Eisenring ab, der das Versteck markierte. Schnell fand er die unscheinbare Öse und tauchte anschließend seine Hände in das Wasser direkt unter dem Ring. Seine Finger berührten ein dickes Tau, das nur wenige Zentimeter unter der Wasseroberfläche fest an einen Haken gebunden war. Mit beiden Händen umklammerte er das Seil und zog. Verdammt nochmal. Was ist denn? Scheiße! Hat sich wohl verhakt. Und nochmal fest. Also, ja. Das Seil gab nach. Hank hatte den Eindruck, einen übergroßen Sandsack nach oben zu ziehen. Ihm war klar, dass sich etwas in dem Anker verfangen hatte. Stück für Stück zog er das Tau aus dem Wasser. Für den schmächtigen Mann ein hartes Stück Arbeit. Dann endlich hatte er es geschafft. Hank konnte in der Dunkelheit nicht erkennen, was er da hochgezogen hatte oder wie er es vom Anker lösen könnte. Also hiefte er gleich alles ins Boot. Der Fund fühlte sich seltsam schwammig und eiskalt an. Hank wurde neugierig. Er holte eine kleine Taschenlampe aus seiner Jacke und riskierte einen Blick. Dann wollen wir doch mal sehen, was wir da haben. Das gibt es doch nicht. Das ist doch... Achtung, Achtung, hier spricht die Wasserpolizei. Ihr Gesicht ist weg. Bleiben Sie ruhig, wir kommen zu Ihnen. Verstehen Sie nicht? Ihr Gesicht ist weg. Es ist weg. Weg! Donnerstag, 23.50 Uhr. Scotland Yard, London. Ah, Mr. Sinclair. Danke, dass Sie zu so später Stunde noch gekommen sind. Wenn Sie mich rufen, Doc, ist es wichtig. Ja, möglicherweise. Wir haben hier eine Leiche, die aus der Themse gefischt wurde. Ein junges Mädchen, circa 24 Jahre alt. Ist sie ertrunken? Es ist wohl einfacher, Sie sehen sich die Leiche selbst an. Hier vorne ist sie. Allmächtiger. Das Verrückte ist, ich habe keine Erklärung dafür. Nach meinen Ergebnissen sind die äußeren Atemorgane der Frau regelrecht zugeschmolzen. Und infolge des Sauerstoffmangels ist sie erstickt. Dann müsste sich diese Entstellung innerhalb weniger Sekunden gebildet haben. Mm-mm. Kein Virus und kein Gift kann Zellen so gezielt und so schnell manipulieren. Sehen Sie, der Mund ist nicht einfach nur von einer Hautschicht überwuchert. Es sieht so aus, als hätte eine abnorme Form von Krebs die Zellen weggefressen und durch neue ersetzt. Und das bedeutet? Als Wissenschaftler müsste ich passen. Aber seit ich mit Ihnen zusammenarbeite, Mr. Sinclair, sind mir schon häufiger unerklärliche Dinge untergekommen. Als Privatmann vermute ich etwas Widernatürliches. Schwarze Magie? Ich kann das nicht mehr ausschließen. Wie heißt die Tote? Mandy Nichols. Sie war ein Luxus-Callgirl, arbeitete in letzter Zeit exklusiv für einen Gangsterboss namens... Warten Sie, sagen Sie nichts. Alex Terrace. Woher wissen Sie? Ich erkläre Ihnen alles später, Doc. Wenn meine Annahme stimmt, stecke ich bis zum Hals im Ärger. Langsam fügte sich ein Mosaiksteinchen zum anderen. Terrace hatte Kontakte zur Hölle, das war mir jetzt klar. Wahrscheinlich hatte der Gangsterboss einen Deal mit Satan ausgehandelt. Und bei diesem Handel war mein Kopf im Spiel. Mir blieb keine Wahl. Ich musste Terrace zuvorkommen. Am nächsten Tag würde ich seinem Etablissement einen Besuch abstatten. Ich studierte noch die Baupläne des Gebäudes, dann legte ich mich im Bereitschaftsraum schlafen. Zuko nächtigte ebenfalls im Yard. Hier waren wir relativ sicher vor weiteren Anschlägen. In meinem Kopf rotierte es. Bisher war ich nur von den Mächten der Finsternis gejagt worden. Sie hatten sich immer für so stark gehalten, dass sie auf direkte Hilfe von Menschen verzichten konnten. Sollte sich das nun geändert haben? Wenn ja, dann ging ich schweren Zeiten entgegen. Freitag, 4.13 Uhr morgens. Contact in London. Ja. Was? Bist du da? Was ist, Laszlo? Der Januskopf ist hier. Bo hat's vermasselt. Was? Schlagartig war der Gangsterboss hellwach. Er hastete aus seinem Bett, streifte sich schnell einen Morgenmantel über und eilte in sein Büro. Der Januskopf wartete bereits auf ihn. Provozierend hatte sich der Dämon in den bequemen Chefsessel gesetzt und musterte Terrace mit einem spöttischen Blick. Sie sitzen auf meinem Platz. Sie haben versagt. Bo war mein bester Killer. Wenn dieser Sinclair so ein scharfer Hund ist, hätten Sie... Ihr Killer war nichts wert. Jeder wusste, dass Ranson für Sie gearbeitet hat. Sinclair hat jetzt eine Spur. Die hat er nicht. Ich lasse das Gerücht verbreiten, dass Bo sich von mir getrennt hat, schon vor Wochen. Die Leiche ist wieder aufgetaucht. Mandy? Ich arbeite nicht gerne mit Anfängern zusammen, Mr. Terrace. Bei allem Respekt, Mr. Janus. Es sieht schlecht für Sie aus. Verdammt schlecht sogar. Ich könnte Sie zerquetschen, Ihr Gesicht wegzaubern oder Ihre Eingeweide fressen. Ihr Dämonen sind zu Dingen fähig, die Ihre Vorstellungskraft überschreitet, Sie kleiner Verbrecher. Wir kriegen diesen Sinclair, das war der Deal. Und ich halte mich an meine Zusagen. Haben Sie schon einen Plan? Nein, ich wusste nicht... Ihre Qualitäten halten sich in Grenzen. Aber ich gebe Ihnen noch eine Chance, eine letzte Chance. So wie ich Sinclair einschätze, wird er bald hier auftauchen. Sie meinen hier? Im Contact Inn? Es wird für Sie die letzte Gelegenheit sein, ihn zu töten. Denken Sie sich was aus. Natürlich. Ich tue mein Bestes. Hoffentlich, Terry. Hoffentlich. Ich werde bald wiederkommen. Wo kann ich Sie erreichen? Oh, ich bin immer in Ihrer Nähe. Ich sehe und höre alles, Mr. Terrace. Alles. Der Unheimliche verließ das Zimmer. Terrace ballte seine Faust. Er bebte innerlich und bereute sich überhaupt, mit diesem Kerl eingelassen zu haben. Dann schluckte der Gangsterboss seinen Zorn runter. Es gab Wichtigeres zu tun. Eine Falle musste für diesen Sinclair ausgelegt werden. Und Terrace hatte auch schon eine Idee. Inzwischen verließ der Januskopf das Haus. Unbehelligt passierte er die beiden Torwächter und ging zu seinem Wagen. Dem Dämon wohnten zwar unglaubliche Kräfte inne, aber Hellsehen gehörte nicht dazu. Deshalb ahnte er auch nicht, dass er aus sicherer Deckung bereits mehrmals fotografiert worden war. Der Kaffee aus dem Automaten machte mich nicht wach, sondern krank. Nach dem ersten Schluck kippte ich die Brühe sofort in den Ausguss. Wie sehr ich doch Glenda, meine Sekretärin, vermisste. Ihr Kaffee konnte Tote wieder zum Leben erwecken. Doch es dauerte noch über eine Woche, bis sie aus dem Urlaub wiederkam. Bis dahin musste ich in den sauren Apfel beißen und bei meinem Chef Sir Paul schnorren. Und der war, was Kaffee anging, leider ziemlich eigen. Ja? Sir James, was sehen Sie wieder gut aus heute? Na, nicht schon wieder, John. Ich wollte Ihnen schon lange mal sagen, wie großartig es ist, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Ja, ja, ist gut. Jetzt nehmen Sie sich schon eine Tasse. Wie großzügig. Das sind ja ganz üble Geschichten, die in der letzten Nacht passiert sind. Sie meinen das mit Bo Ranson? Ja. Was für ein Motiv könnte Terrace haben, Sie... Mich zu töten? Das hoffe ich heute noch herauszufinden. Sie wollen zu ihm? Ja. Ich halte das für keine gute Idee, John. Terrace wird Sie erwarten. Ich nehme Soko mit. Und Bill Connolly? Nein, er steckt bis zum Hals in Arbeit, sichtet noch das Material von seinem Himalaya-Trip. Ich will ihn da raushalten. Unterschätzen Sie Terrace nicht. Seine Leute kann man nicht so einfach mit einem Kreuz vernichten. Das habe ich schon zu spüren bekommen. Herein. Sir. Was ist, Constabler? Bei der Überwachung von Terrace Haus ist etwas passiert. Hier, wir haben jeden Besucher fotografiert, der bei Terrace ein- und ausging. Und? Zuerst dachten wir, unsere Digitalkameras seien defekt. Aber wir haben das Equipment doppelt und dreifach geprüft. Sehen Sie selbst. Ja, Ein offenes Tor und zwei Wachen. Und? Sir, ich kann beschwören, dass wir einen Mann aufgenommen haben. Aber hier auf dem Foto ist er nicht mehr zu sehen. Sie machen Scherze. Ich schwöre es Ihnen, Sir. Wir haben ihn aus mehreren Winkeln fotografiert. Er stieg in ein Auto und fuhr weg. Schauen Sie. Sieht aus, als wäre der Wagen führerlos. Der Mann taucht auf keinem Foto auf. Überstellen Sie mir das Material und die Negative. Ich werde es von Spezialisten überprüfen lassen. Aber Sir, das haben wir doch schon. Sie haben Ihre Befehle, Constabler. Guten Tag. Natürlich, Sir. Verzeihen Sie. Was halten Sie von der Sache? Es ist, wie ich vermutet habe. Terrace macht gemeinsame Sache mit einem Vampir oder Dämon. Also gut, John. Gehen Sie zu Terrace. Schleusen Sie sich als Gast in sein Haus ein. Wenn Sie sich bis Mitternacht nicht bei mir melden, lasse ich das Gebäude stürmen. In Ordnung, Sir. Hoffen wir, dass es soweit nicht kommen muss. Freitag, 21:55 Uhr. Contact in London. Das Contact Inn war gigantisch. Etwas abseits der schmuddeligen Vergnügungsviertel der Metropole gelegen, versprach es dem Besucher Glücksspiel, Musik, Strips, Massagen und für den zahlenden Gast auch mehr. Was das Contact Inn von anderen Etablissements dieser Art unterschied, war das gepflegte Ambiente, das nicht nur Einheimische, sondern auch Touristen scharenweise anzog. Der Besitzer des Vergnügungspalastes hieß Alex Terrace. Für ihn war das Contact Inn mehr als nur eine millionenschwere Einnahmequelle. Der Bau markierte Terrace Status, war ein Zeichen seiner Macht und gleichzeitig Wohnsitz des Gangsterbosses. Wie jeden Abend um diese Zeit kam er von irgendwelchen dubiosen Geschäftsessen zurück, um das abendliche Treiben in seinem Haus zu überwachen. Der schwere Cadillac rollte fast lautlos auf den kleinen Privatparkplatz an der Hinterseite des Gebäudes. Terrace stieg aus und verschwand, gedeckt von seinem Leibwächter Laszlo, durch den Hintereingang. Der Fahrer, ein hünenhafter Chinese mit einer hässlichen Narbe auf der linken Wange, blieb im Caddy sitzen. Wahrscheinlich musste er heute Abend nicht mehr fahren, aber seine Schicht endete erst um Mitternacht und so lange würde er den Wagen bewachen. Er ließ das Seitenfenster runter und wollte sich gerade eine Zigarette anzünden, als ihm urplötzlich ein Fremder von außen eine Pistole an den Kopf hielt. Was? Schön ruhig, Bruder. Rauchen gefährdet die Gesundheit. Wie konntest du hier auftauchen, ohne dass ich dich... Ohne dass du mich gesehen hast? Ich bin eben sehr schnell, Tai Wong. Du kennst meinen Namen? Und ob. Ich hab dich früher oft gesehen. Du gehörtest zu Li Wang und seiner Drachenbande. Ja, aber der schwarze Drache existiert nicht mehr. Ein Weißer namens John Sinclair und ein Chinese haben ihn zerschlagen. Seitdem habe ich mit Verbrechen nichts mehr zu schaffen. Moment mal. Du bist der Chinese. Mein Name ist Zuko. Hör zu, ich will dir nichts tun. Nur mit dir reden. Kann ich dich hier wieder runternehmen? Natürlich, Bruder. Warte, ich steige aus. Was willst du von mir? John Sinclair und ich sind inzwischen so etwas wie Blutsbrüder geworden. Wir kämpfen beide gegen das Böse. Du hast dich hier auf eine üble Sache eingelassen, Tai. Aber nein, das Contact Inn ist ganz harmlos. Alles, was ich mache, ist, den Boss durch die Gegend zu kutschieren. Dein Boss, Tai Wong, ist ein Polizistenmörder. Nein. Er versucht, John Sinclair zu töten und er hat Hilfe von einem Dämon. Ein Dämon? Ich glaube dir kein Wort. Erinnere dich, du bist schon mal auf ein Wesen aus der Finsternis reingefallen. Du meinst den schwarzen Drachen. Aber was soll ich denn... Ich kann doch nicht... Keine Angst, mein Freund. Noch ist es nicht zu spät für dich. Wenn du uns jetzt hilfst, den Dämon zu besiegen, wird dir nichts geschehen. Das verspreche ich. Terrace wird verdammt gut bewacht. Was ist, wenn ihr verliert? Der schwarze Drache galt einst als unbesiegbar. Und wie schnell haben John und ich die Organisation zerschlagen? Es hat keine 3 Tage gedauert. Zu viele von euch haben damals mit dem Leben bezahlt. Tai, denk doch mal nach. In Ordnung, Zuko. Ich helfe dir. Aber ich glaube nicht, dass wir zwei alleine etwas gegen Terrace ausrichten können. Verlass dich auf mich, Bruder. Ich habe einen Plan. Die Empfangshalle des Contact Inn wirkte pompös. Roter Teppich bedeckte den Boden. Ein Springbrunnen warf fingerdicke Fontänen in die Höhe und die Möbel waren aus massivem Edelholz gearbeitet. Nachdem ich an der Garderobe meinen Trenchcoat abgegeben hatte, führte mich eine knapp bekleidete Blondine zur Bar. Ich setzte mich auf einen der bequemen Lederhocker und bestellte mir einen Scotch. Es war noch früh und die Hälfte der Tische, die sich um die Bar herum verteilten, waren nicht besetzt. Aber nach und nach betraten immer mehr Gäste den Raum. Es ging sehr gesittet zu in dieser Bar. Außer einem Ober kümmerten sich noch 2 bildhübsche junge Frauen um das Wohl der Gäste. Wieder kam ein Gast. Der Mann war auffällig groß, hatte blondes, leicht gewelltes Haar und trug einen schwarzen Armani-Anzug. Gelassen schlenderte er auf die Bar zu und setzte sich 4 Barhocker von mir entfernt nieder. Während er auf sein Getränk wartete, schaute er sich um. Als sich unsere Blicke trafen, zuckte der Blonde merklich zusammen. Für einen kurzen Augenblick verzerrte sich sein Gesicht, dann hatte der Mann sich wieder unter Kontrolle. Hastig legte er einen Schein auf den Tresen, rutschte vom Hocker und durchquerte das Lokal mit schnellen Schritten. Er verschwand durch eine Tür, deren Aufschrift ich nicht lesen konnte. Meine Alarmglocken bimmelten. Offensichtlich hatte mich der Mann erkannt. Ich fragte mich nur, ob er einer von Terrace-Leuten war oder der Dämon selbst. Ich wollte es genau wissen, zahlte und folgte dem Blonden. Was ist Chinese? Wer ist das? Das ist ein Freund. Er heißt Wang Tang und will bei uns arbeiten. Du weißt doch, dass der Boss beschäftigt ist, also verschwinde, du Chick. Wang Tang kennt John Sinclair. Wartet ja einen Moment. Du spielst verdammt hoch, Bruder. Ich bin sicher, er hat was gemerkt. Sieh nur, wie meine Hände zittern. Beruhige dich. Überlass das Reden mir, dann wird nichts passieren. Okay, ihr könnt reinkommen. Danke, Laszlo. Mr. Terrace, das hier ist mein Freund, Mr. Wang Tang. Du kennst Sinclair? Ja, er hat vor einem Jahr den schwarzen Drachen zerschlagen. Damals habe ich gegen ihn gekämpft. Sie können Tai Wong fragen, er war dabei. Ja, ich weiß schon. Und was willst du von mir? Ich habe gehört, dass Sie diesen Sinclair jagen. Was hast du? Die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Verdammte Scheiße! Ich habe nicht nach Spatzen gefragt. Ich will es genau wissen. Wer hat davon geredet? Ein paar Weiße, draußen im Ernst-Pub. Ich kenne sie nicht weiter. Bestimmt Garretts Leute. Die haben ihre Nase überall drin. Aber nicht mehr lange. Ich bin mir sicher, dass Cass schon darauf wartet, dass ich einen Fehler mache. Aber der wird sich wundern. Das heißt, ich kann für Sie arbeiten? Ja. Was trägst du für Waffen? Nur meinen Körper. In China wurde ich bei einer Spezialeinheit ausgebildet. Ich kann Menschen mit meinen Händen töten. Und wenn man dir die Arme bricht? Dann töte ich mit meinen Beinen. In Ordnung. Sinclair wird bald hier auftauchen. Du bleibst hier. Vielleicht bekommst du deine Rache noch heute Abend. Was? Was? Was ist? Guck mal, aus dem Fenster. Was zum Teufel ist? Alex Terrace stockte der Atem. Normalerweise, wenn er aus dem Fenster seines Büros schaute, sah er Häuser, Teile der Themse und weit im Hintergrund den Big Ben. Auch bei noch so dichtem Nebel war wenigstens die Laterne zu erkennen, die nur 1-2 Meter vor dem Gebäude ein kräftiges Neonlicht auf die Straße warf. Doch nun blickte der Gangsterboss in eine tiefe Schwärze, so als hätte ein gigantischer Radiergummi London einfach ausradiert. Jetzt wird mir das alles aber langsam zu viel. Was hat das zu bedeuten? Das ist mein Werk, Mr. Terrace. Die Männer ruckten herum. Unbemerkt war der Januskopf in den Raum gekommen. Zuko zog sich augenblicklich in eine Ecke zurück. Vielleicht kannte der Dämon sein Gesicht und er legte keinen Wert darauf, hier und jetzt enttarnt zu werden. Indes schaute Terrace den Eindringling wütend an. Mr. Janus, hätten Sie die Güte, mich vielleicht in Ruhe meine Arbeit tun zu lassen? Ich helfe Ihnen nur. Wo ist die Stadt, verdammt nochmal? Oh, die Stadt ist da, wo sie immer war. Nur wir sind nicht mehr am selben Ort. Wollen Sie mich verscheißern? Ich habe das Gebäude in eine andere Dimension transportiert. Niemand kommt mehr rein und niemand mehr raus. Das ist ja prima. Und was ist mit Sinclair? John Sinclair ist schon hier. Was? Ich habe ihn in der Bar getroffen und hochgelockt. Bald wird er hier auftauchen. Wie haben Sie... Das ist Ihre letzte Chance, Terrace. Sie bekommen keine weitere. Der Januskopf drehte sich um und verließ das Büro. Schwer atmend blickte Terrace ihm nach. Zum ersten Mal seit Jahren empfand er so etwas wie Angst. Ein Gefühl, das er ganz und gar nicht mochte. Boss, sieh mal hier, auf dem Monitor. Sinclair. Der Kerl ist schon im Treppenhaus. So schnell? Verdammt, damit habe ich nicht gerechnet. Ich rufe sofort Verstärkung. Nein, Boss, ich erledige das. Bist du sicher? Der Kerl hat Bo auf dem Gewissen. Den mache ich kalt. Sei bloß vorsichtig, der Kerl ist gut. Ich werde dem Bullen sein verdammtes Herz rausreißen. Also gut, schnapp ihn dir. Bin schon unterwegs. Ach, Mr. Laszlo. Was willst du? Das mit dem Herz rausreißen wollen wir doch wohl lieber lassen, was? Bist du völlig übergeschnappt, Chinese? Was soll das? Lass mich los, Mann! Du willst Sinclair töten? Ja. Nimm deine dreckigen Finger von mir! Weißt du denn nicht, dass Sinclair ein Teamworker ist? Er arbeitet häufig mit einem Chinesen zusammen. Und jetzt rate mal, wer dich gerade an der Gurgel hat. Verdammt, das darf doch nicht... Wong! Hilf mir doch! Nein, Mr. Terrace. Tai Wong ist auf meiner Seite. Und jetzt beantwortest du mir einige Fragen. Wer ist dieser Dämon? Was hat er für Fähigkeiten? Ich weiß nicht, wovon du redest. Vergiss nicht. Ich kann mit meinen Händen töten. Janus kann seinen Kopf um 180 Grad drehen. Wenn er dich anblickt, zerfließt dein Gesicht. Wie bei dieser Mandy? Ja, das war er. Wie ist euer Deal? Wenn ich Sinclair töte, macht ihr mich zur Nummer 1 von London? Die Fensterscheibe zersplitterte. Mit Alex Terrors im Würgegriff wirbelte Zuko herum und sah Janus. Der Dämon schwebte in den Raum. Sein Kopf war verdreht und mit seinem entsetzlichen zweiten Gesicht wandte er sich Zuko zu, um ihm die Lebensenergie auszusaugen. Der Chinese reagierte blitzschnell und riss den Gangsterboss hoch. Der Dämon war von Zukos blitzschneller Aktion völlig überrascht. Obwohl Terrors nicht das Ziel des Angriffs werden sollte, traf ihn der Todesblick des Januskopfes. 2-3 Herzschläge lang starrte Terrors in die schreckliche Fratze. Dann spürte er schon den Schmerz. Der Mann wusste, dass ihn nun nichts mehr retten konnte. Mit einem furchtbaren Geräusch zerschmolz Terrors Gesicht. In wilder Panik schlug der Gangsterboss um sich, aber es half nichts. Der Todeskampf dauerte nur wenige Sekunden. Dann hielt Zuko einen Toten im Arm. Und jetzt bist du dran, Zuko. Komm, schau in mein Gesicht. Nein, das werde ich nicht. Ich... Zuko! John, hau ab! Du darfst dem Dämon nicht ins Gesicht sehen. Es ist eine Falle! Der Januskopf schwebte genau in meine Richtung. Nicht in sein Gesicht sehen, das war es, was Zuko mir noch im letzten Moment zugerufen hatte. Ich drehte mich sofort um, rannte aus dem Zimmer und warf die Tür hinter mir ins Schloss. Von außen lehnte ich mich mit dem Rücken dagegen. Ich hörte, wie der Dämon im Raum hinter mir tobte. Immer wieder krachte er mit seinem Gewicht gegen die Tür, deren Angeln sich mit jedem Schlag mehr und mehr aus der Wand lösten. Mir blieb nicht viel Zeit. Verzweifelt dachte ich über einen Ausweg aus der Situation nach. Meine Beretta war keine große Hilfe, ich hätte blind schießen müssen. Aber was blieben mir für Alternativen? Der Flur, in dem ich stand, beherbergte nur 2 Stühle und einen Spiegel. Der Spiegel nicht ins Gesicht sehen! Mir kam eine wahnwitzige Idee. Mit einem Sprung hechtete ich auf den Spiegel zu und riss ihn samt Haken aus der Wand. Im selben Moment schien die Tür zu explodieren. Brüllend flog Janus auf mich zu. Ich ließ ihn bis auf einen Yard an mich herankommen und riss den Spiegel hoch vor meinen Körper. Es funktionierte. Der Januskopf erfasste mit seinem Todesblick sein eigenes Gesicht und zerstörte sich auf der Stelle. Die dunkle Macht, die schon so viele Menschen das Leben gekostet hatte, wandte sich nun gegen ihn. Seine Haut bekam breite Risse. Kleine Flammen schlugen daraus hervor. Grün-gelber Rauch wölkte auf. Sein ganzer Körper wand sich unter entsetzlichen Qualen. Dann zerplatzte der Januskopf in einem Regen aus Staub und Dampf. Der Dämon war vergangen. Der Anschlag des Fürsten der Hölle auf mein Leben war fehlgeschlagen. Ich hatte gesiegt. Das Contact-In war mit dem Ende von Janus wieder in unsere Welt zurückgekehrt. Keiner der Gäste hatte die Wahrheit erfahren. Für die Vergnügungssüchtigen war die Sicherheitsanlage einfach für einige Minuten defekt gewesen und hatte alle Türen und Fenster verschlossen. In London war das Gebäude nie verschwunden. Offensichtlich hatte es die Zeit, die es in der dunklen Dimension verbracht hatte, hier im Diesseits einfach übersprungen. Tai Wong stand der Schrecken, den er in Terrors Büro miterleben musste, noch nach Stunden im Gesicht. Zuko versprach, sich um seinen Landsmann zu kümmern und ihm anständige Arbeit zu besorgen. Ein kleiner Erfolg in Anbetracht der vielen Opfer, die dieser Fall mit sich gebracht hatte. Zum ersten Mal hatte sich die Hölle mit Killern aus Fleisch und Blut gegen mich verbündet. Eine teuflische Kombination. Nach den Erlebnissen der letzten Wochen war mir klar, dass dies alles etwas mit dem Erscheinen des schwarzen Todes zu tun haben musste. Entweder würde der Superdämon bald auftauchen, oder der Teufel würde erneut jemanden aussenden, um mich zu vernichten. Was auch geschehen würde, meine Zukunft sah alles andere als rosig aus, denn ich war vom Jäger zum Gejagten geworden.